Abschnitt 8 aus Der Fall des Generalstabschefs Redl. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 8. Die Schriftstücke, Bücher und fotografischen Platten, die mit dem Verrate Redls in Zusammenhang stehen konnten, wurden in einen großen Koffer gepackt, den der Chef des Evidenzbüros nach Wien mitnahm. Die weiteren Untersuchungen in Prag wurden den Auditoren Dr. Leopold von Meyersbach und Dr. Wladimir Dokupil übertragen. Zum Gerichtskommissär hatte das Kleinseitner Bezirksgericht den Notar Dr. Ulier ernannt, der die Inventur vornehmen ließ. Es fand sich eine Barschaft von 15.184 Kronen 47 Heller, Wertpapiere in der Höhe von 5.966 Kronen 38 Heller, Einlagsbücher auf den Betrag von 2.685 Kronen 90 Heller, Preziosen im Schätzwerte von 2.618 Kronen und Möbel im Schätzwerte von 3.584 Kronen vor. Außerdem eine ungeheure Menge von gestickten Wäschestücken, darunter 195 Oberhemden, Garderobe mit 10 Uniformmänteln auf Seide und Pelz, sowie Gummi- und Reitmäntel, Zivilwinterröcke und Ulster, 25 Paar Pijachewitsch-Hosen, 400 Paar Glacé-Handschuhe, 8 Offizierssäbel, 10 Paar Lackschuhe und dergleichen vor. Bloß eine Schusswaffe wurde versteigert, der Browning, mit dem sich Redl getötet hatte und der natürlich als sein Eigentum agnosziert wurde. Die Bibliothek bestand aus 125 Bänden militärwissenschaftlichen Inhalts. Die Sattelkammer, wo sich Schabracken, Brustriemen und Kopfgestelle aus Lackleder, silberne Sporen und Steigbügel in Menge vorfanden, sowie das fotografische Laboratorium mit Zeiss-Apparaten, Tessar-Objektiven, Rollfilmkassetten, Kopierrahmen, Reflektoren, elektrischen Entwicklungslampen und Stativen waren die reichstdotierten Teile der Wohnung. Obwohl diese von eigens berufenen Tapezierern einer Wiener Firma eingerichtet war, war sie äußerst geschmacklos. Ebenso wenig zeugten die Nippes von besonderem Geschmack ihres Besitzers. Eine alabasterne Frauenfigur im Hermelin zum Beispiel ließ, wenn man auf einen versteckten Knopf drückte, ihren Pelz fallen und stand nackt da. Im Ganzen wurde die Wohnungseinrichtung gerichtlich auf 33.167 Kronen 75 Heller geschätzt, wozu sich noch ein Vollblutschimmel, zwei Halbblutreitpferde, die beiden Autos, Klammer auf, über die bei der Auktion Witze gemacht wurden. Sie hätten keinen Führersitz, sondern einen Redelsführersitz. Und diese Autos könnten ohne Chauffeur nach Warschau fahren und dergleichen, Klammer zu, und der Grundbesitz Redls in Neustift in Ermanzing als weitere Aktivposten gesellten. Diesem Vermögen standen große Forderungen gegenüber. Die Uniformierungsanstalt Schalei in Wien hatte 9.038 Kronen, der Pferdefonds des KUK-Generalstabs 3.200 Kronen zu bekommen. Die Bücher waren der Verlagsbuchhandlung L.W. Seidel in Wien nicht bezahlt worden. Der Bruder Redls meldete für geleistete Darlehen eine Forderung von 4.400 Kronen samt Zinsen an. Möbel, Wäsche, Autofotografie und Speditionsfirmen, ein Zahnarzt, das Hotel Klomser, Klammer auf, dieses verlangte übrigens für Logis, Abnützung und Schadenersatz bloß 450 Kronen, Klammer zu, und der Diener stellten sich gleichfalls mit Forderungen ein, sodass die Passiven etwa 45.000 Kronen betrugen und die Aktiven weit überstiegen. Am 30. November 1913 verhängte daher das Prager Landgericht den Konkurs über das Nachlassvermögen. Da der Nachfolger Redels, Oberst Ludwig Sündermann, die Dienstwohnung beziehen musste, wurde in einem eigens gemieteten Raume in der Kleinseitener Kotteckgasse die Versteigerung des Nachlasses vorgenommen, deren Ergebnis hinter den Erwartungen zurückblieb. Demgemäß gelangten an die Gläubiger bloß 14.938 Kronen 30 Heller zur Auszahlung, das ist 17%. Ein Prager Realschüler, der bei der Auktion ein Paket Rollfilms erstanden hatte, entdeckte, dass einer der Films belichtet war. Er entwickelte ihn im Beisein eines Lehrers im physikalischen Kabinett der Schule, wobei die Fotografie eines Reservat ausgegebenen Ergänzungsblattes zum Reservatendienstbuch J15, Klammer auf Kriegsfahrordnung, Klammer zu, zutage trat. Der Film wurde dem Korpskommando übergeben, das ihn an das Evidenzbüro des Generalstabs nach Wien weiterleitete. Die Briefe, die mit dem Verrat offenkundig in keinerlei Beziehung standen, bewahrt der Konkursmasseverwalter noch heute auf. Es sind Liebesbriefe von Männern, deren Ungeistigkeit umso auffallender ist, als sich im Allgemeinen bei Homosexuellen ein nervöseres, selbstbeobachtendes Empfinden zu äußern pflegt. Redels Liebhaber waren jedoch junge Offiziere und Soldaten. Mit Freude ergreife ich die Feder, so beginnen die meisten, und mit Geldforderungen enden sie. Eine Sammlung von etwa 300 Visitenkarten füllte eine Lade seines Schreibtisches, durchwegs aristokratische Namen. Auf seine Beziehungen zum böhmischen Adel schien er sich besonders viel einzubilden, die Erlangung des Adelsstandes sein besonderer Ehrgeiz zu sein. Vorläufig hatte er sich damit begnügen müssen, über seine Initialen auf dem Wagenschlag eine Bürgerkrone zu setzen. Zwei oder drei Briefe waren von einer Prager Lebedame, Ludmilla H., die als Geliebte des Generalstabschefs galt. Aber sie war eine Fosse-Maîtresse, nur da, um jeden aufkeimenden Verdacht der Homosexualität zu verscheuchen. Auch von ihr sind Briefe vorhanden, in denen sie Geld verlangt, ohne Umschweife erklärend, dass ihr die Rücksicht auf ihre Freundschaft mit Redel, die von dir immerfort verlangte Wahrung des Dekorums, die wichtigsten Einnahmequellen verstopfe. Für geistige Betätigungen Redels fanden sich keinerlei Beweise vor. Die vor kurzem fertig gekaufte Bibliothek militärischen Charakters war nicht bezahlt, die Bücher nicht einmal aufgeschnitten. Andere Bücher hatte er nicht, im Theater war er bloß bei Operetten zu sehen gewesen. Seine Freundschaft mit Dr. Pollack, dem Oberprokurator Österreichs, scheint bloß auf der kriminalistischen Interessengemeinschaft aufgebaut gewesen zu sein. Redel war groß und breit gewachsen, der Schnurrbart aufgezwirbelt, der Blondheit des sorgfältig gescheitelten Haares war mit Färbemitteln nachgeholfen. Er galt als der eifrigste Mann des Generalstabskorps, als der prompteste Aktenerlediger. Klammer auf, in Deutschland hatte denselben Ruf schon im Frieden Ludendorff, Klammer zu, und dieser Fleiß erscheint noch bemerkenswerter, wenn man dazu die Arbeit seiner Spionage, die Intrigen zu deren Verheimlichung und zur Verheimlichung seiner Gleichgeschlechtlichkeit, die Affären mit seinen geheimen Freunden und seiner öffentlichen Freundin addiert. Es ist kein Zweifel, dass der Profossensohn Alfred Redel, Klammer auf, sein Vater war Verwalter des KUK-Garnisonsgerichtes Lemberg, Klammer zu hohen Ehren aufgestiegen wäre, wenn seine klandestine Tätigkeit noch ein weiteres Jahr unentdeckt geblieben wäre, wenn er den Weltkrieg erlebt hätte. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Klaus Missfeld.